NXT3892. Nach dem wird doch seit Stunden gesucht. Richtig. Los, hinterher. Stell die Sirene an. Okay, zieh rüber, Herr Held. Ah, war ich zu schnell. Ich werde ihn. Deswegen haben wir Sie nicht gestoppt. Sondern? Heißen Sie Hallett? David George Hallett? Ja, und? Sie werden gesucht, Sir. Haben Sie es nicht im Radio gehört? Sie möchten sich mit zu Hause in Verbindung setzen. Warum? Weiß ich nicht, Sir. Es hieß nur Mr. David George Hallett, unterwegs in einem blauen Jaguar, Kennzeichen LXT3892, möchte dringend zu Hause anrufen. Aha. Da vorne an der Tankstelle ist ein Telefon. Okay, danke. Claire? Hallo? Ist dort nicht Helwood 357? Doch, doch. Wer spricht bitte? Hallett, David Hallett. Wer zum Teufel sind Sie? Ich möchte meine Frau sprechen. Einen Augenblick, Mr. Hallett. David? Wer war denn das da am Telefon? Ein Polizist. Wieso? Was ist los? Kannst du heimkommen, bitte? Ja, was ist los, Claire? Mr. Hallett, hier spricht Sergeant Dalton, Kriminalpolizei. Ja. Kommen Sie bitte schnellstens nach Hause, Ihr Sohn wird vermisst und Ihre Frau hat einen Schock erlitten. Das wird er sein. Ich will ihn gleich sprechen. Mr. Hallett? Ja, wo ist meine Frau? Der Inspektor würde gern erst allein mit Ihnen sprechen, Sir. Ach. Inspektor? Mr. Hallett. Sie sind wer? Inspektor Nuttall und das ist mein Mitarbeiter Sergeant Dalton. Haben Sie meinen Sohn gefunden? Bis jetzt nicht, Sir. Was sitzen Sie denn hier im Haus herum? Unsere Suchaktion läuft auf vollen Touren, seit über 2 Stunden. Er ist erst 4, weit weg kann er ja nicht sein. Wir hoffen, dass wir ihn bald finden. Hat meine Frau Sie gerufen? Ja, kurz nach 1 heute Nacht. Sie sei durch ein Geräusch aufgewacht und als sie nachsehen ging, stand das Fenster in seinem Zimmer offen und das Bett des Kindes war leer. Ah. Wollen Sie auch einen Whisky? Nein, danke, nicht im Dienst. Danke. Wir waren innerhalb weniger Minuten hier und haben das Haus und den Garten gründlich durchsucht. Ohne Erfolg. Nur oben in dem abgeschlossenen Zimmer waren wir noch nicht. Den Schlüssel dazu hätten Sie bei sich, sagte Ihre Frau. Ja, das Zimmer unserer kleinen Tochter. Aber dort ist Mark bestimmt nicht. Trotzdem, wir würden gern nachsehen, Sir. Nur um sicher zu sein. Sie ist letztes Jahr an Kinderlähmung gestorben. Gerade 8 Jahre alt. Ich halte das Zimmer seither verschlossen. Wenn Sie uns vielleicht den Schlüssel geben würden? Bitte. Hier ist er. Aber ich komme mit. Danke, Sir. Können wir das nicht schneller hinter uns bringen? Ich war nicht mehr in dem Zimmer sein. Wir sind gleich fertig. Was ist in dieser Truhe? Ihre Spielsachen, ein paar Bücher. Können wir nachsehen? Bitte. Okay. Sergeant? Was habe ich gesagt? Nur Bücher und Spielsachen. Ich muss hier endlich ausräumen. Keinen Sinn, alles so zu lassen. Tja, das wär's dann. Danke sehr. Wollen Sie nicht wieder abschließen? Nicht nötig. Wo ist meine Frau? Wir haben Sie überredet, sich hinzulegen. Würden Sie noch kurz mit ins Zimmer Ihres Sohnes kommen, Sir? Wollen wir nicht mehr was da unternehmen? Da ist etwas, was ich Ihnen zeigen möchte. Also bitte. Das Fenster steht offen. Er muss hinausgeklettert sein. Sieht so aus, ja. Der kleine Teufel. Ist er schon öfter ausgerissen? Ja, leider. Einmal haben Ihre Leute ihn oben an der Arterial Road auf seinem Dreirad gefunden und kürzlich ist er in das leerstehende Haus vorne an der Ecke ausgebüxt. Dort haben wir auch schon gesucht. Ihre Frau hat uns darauf hingewiesen. Aha. Keine Spur zu finden. Aber könnten Sie sich das Fenster hier mal ansehen? Warum? Was ist damit? Steht es immer offen? Ich glaube nicht. Ihre Frau hat gesagt, sie hätte es zugemacht, als sie ihren Sohn zu Bett brachte. Ja, dann muss er es aufgemacht haben. So. Jetzt ist es wieder zu. Würden Sie es mal bitte öffnen? Ja. Es klemmt. Glauben Sie, Sir, dass es ein 4-jähriger Junge hätte aufmachen können? Worauf wollen Sie hinaus? Auf eine Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Dass vielleicht jemand das Fenster von außen geöffnet und Ihren Sohn entführt hat. Entführt? Also jetzt übertreiben Sie nicht gleich. Ein 4-jähriger Junge läuft weg, die Polizei kann ihn nicht finden. Und schon muss er gekidnappt worden sein. Ich gehe ihn jetzt selber suchen. Sie werden sehen, dass ich in 10 Minuten mehr erreiche, als Sie in 4 Stunden zustande gebracht haben. David? Claire, wie ist denn das nur passiert? Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Fenster geschlossen halten, weil er sonst hinausklettert. Das kennen wir doch. Oh, David! Also, bitte, reg dich nicht auf. Ich gehe jetzt mit den Leuten hinaus. Wir suchen gemeinsam. Wer kann das sein? Um diese Zeit. Ja? Mr. Hallett? Wer ist da? Sie kennen mich nicht. Das lassen Sie sich aber besser nicht anmerken. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun müssen, um Ihren Sohn zurückzubekommen. Wer sind Sie? Hören Sie einfach zu. Sie haben die Polizei im Haus. Schicken Sie sie weg und bleiben Sie in der Nähe des Telefons. Ich rufe in einer Stunde wieder an. Aber schicken Sie die Polizei weg! Wo ist mein Sohn? Was haben Sie mit ihm gemacht? Wer war das, Mr. Hallett? Hm? Wer war das am Telefon? Oh, ein Nachbar, der wissen wollte, ob wir Mark gefunden haben. Wir brauchen Ihre volle Unterstützung, Sir. Das wissen Sie nicht, wa? Wenn Sie irgendetwas vor uns geheim halten, das kann böse Folgen haben. Ja, ja, das ist mir klar. Also ich glaube, ich bleibe doch besser hier. Fürchte, ich sollte meine Frau nicht allein lassen. Und wenn schon ein paar Dutzend Ihrer Leute nach Mark suchen, dürfte das ja für den Moment wohl genug sein. Ganz richtig, Sir. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden. Muss angenehm sein, so im Geld zu schwimmen. Das ist vielleicht ein Haus. Ja, Sir. Von sowas kann unser einer nur träumen. Hallett verdient bestimmt in 5 Minuten so viel wie ich in einem Monat. Tja, das nur so nebenbei. Er ist keineswegs besorgt um seinen Sohn. Keineswegs. Was meinen Sie? Ich glaube, das täuscht, Sir. Er zeigt es nur nicht. Ich bin nicht in der Stimmung, mir Gutes über ihn anzuhören, Sergeant. Und warum haben wir es eilig, Sir? Nun strengen Sie mal Ihren Kopf an. Der Anruf vorhin... Das war der Kidnapper. Er hat bestimmt verlangt, dass die Polizei das Feld räumt, damit er über das Lösegeld verhandeln kann. Wie können Sie so sicher sein? Ich habe Hallets Gesicht beobachtet. Alles ist jetzt nur noch eine Frage des Geldes. Uns braucht er nicht mehr. Und da schicke ich zig Leute aus, die draußen jeden Grashalm umdrehen und jede Pfütze durchsieben. Aber ich kann sie nicht zurückziehen. So sicher, Dalton. Bin ich auch wieder nicht. Aber gelogen hat er. Sie halten nicht viel von ihm, wie? Ach, er irritiert mich. Wenn wir zur Station kommen, veranlassen Sie als erstes, dass sein Telefon abgehört wird. Ob ihm das gefällt oder nicht. Damit wir im Bild sind, wenn er weinend angelaufen kommt. Nicht ans Telefon gehen. Ich will mir doch nur eine Zigarette holen. Also. Gib mir auch eine, ja? Erst Brenda, jetzt Mark. Es wird ihm schon nichts passieren. Genauso haben wir gesessen. Damals. Und auf den Anruf vom Krankenhaus gewartet. Und noch bevor er kam, habe ich gewusst, Brenda ist tot. Ich lasse Ihr Zimmer ausräumen. Sicher gibt es eine wohltätige Organisation, die froh ist, ihre Spielsachen zu bekommen. Wirst du Marks Zimmer auch verschließen? Er hat gesagt, es geht ihm gut. Aber warum ruft der Kerl nicht an? Verdammte Zigarette. Ist ausgegangen. Nein, Soll ruhig ein paar Mal klingeln. Nicht, dass er glaubt, wir sind zu eifrig. Jetzt wird Hallett angerufen, Sir. Okay, schalten Sie auf Lautsprecher. Haywood 357. Mr. Hallett? Ja? Sind Sie allein? Meine Frau ist da. Die Arme. Hat sie sich sehr aufgeregt? Sie haben der Polizei nichts über mich gesagt, oder? Nein. Leider. Sie werden ja nicht das Leben Ihres Sohnes aufs Spiel setzen wollen. Also, ich sage Ihnen jetzt, was Sie zu tun haben. Hören Sie mir genau zu. Ja, ja. Was wollen Sie? Ich will 50.000 Pfund. Einen kleinen Schein. Je älter, desto besser. Na, der langt aber hin. Wie schlecht er spricht. 50.000 Pfund flüssig. 10.000 könnte ich zusammenkratzen. Och, mir kommen die Tränen. Sogar um das Leben seines Sohnes will er feilschen. Ich biete Ihnen erstklassige Ware zu einem absolut fairen Preis. Seine Sie hören. Um 9.30 Uhr öffnet Ihre Bank. Sie gehen zur Kasse, heben 50.000 Pfund ab, unmarkierte Scheine, wohlverstanden. Verstauen Sie in Ihrem braunen Aktenkoffer und fahren damit zum Waterloo-Bahnhof. Ganz schön cool. Dort warten Sie vor der großen Uhr in der Halle. Und dann? Warten Sie. Alles andere wird sich finden. Und woher weiß ich, dass Sie meinen Sohn wirklich in Ihrer Gewalt haben? Er trägt einen orange-roten Pyjama. Außerdem dürfte er vom Schlafengehen ein weiches Ei gegessen haben. Er hat sich vorne auf der Jacke bekleckert. Fragen Sie Ihre Frau. Sehr witzig. Sie wird es Ihnen bestätigen. Okay, ich komme. Gut. Stellen Sie ab, Dalton. Woher der Anruf kam, wird festgestellt? Natürlich, Sir. Das werden Sie schon sein. Dalton? Ja, gut. Danke. Ausgezeichnet. Der Anruf kam aus einer öffentlichen Zelle, Ecke Lexham Road. Ungefähr, warten Sie mal, 1200 Meter vom Haus der Hallets entfernt. Ah ja, hier. Ich sehe schon. In 2 Minuten könnten wir einen Wagen dort haben. Wenn wir jetzt einschreiten, laufen wir Gefahr, dass weiß Gott, was passiert. Er muss seinen Sohn erst zurückbekommen. Aber bis es soweit ist, will ich über jeden seiner Schritte Bescheid wissen. Okay? Okay. Ach, du liebe Zeit, schon gleich 6. Also gut, ich hau mich jetzt für 2 Stunden aufs Ohr. Mehr ist nicht. Wir haben einiges vor. Ja. Mr. Forsyth. Ich habe jetzt keine Zeit. Mr. Hallett ist da. Er sagt, Sie wüssten Bescheid. Ja. Ja, ja. Warten Sie ein paar Minuten, dann können Sie ihn hereinbringen. Jawohl, Sir. Leider etwas zu früh, was, Sergeant? Tja, dumm. Ich habe noch nicht alle Nummern notiert. Er sollte mich aber besser nicht sehen. Kann ich durch die Tür dort hinaus? Ja, erst links den Gang entlang, dann 2. Tür rechts. Die führt direkt zum Hof. Gut, vielen Dank, Sir, für Ihre Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Sergeant, unter den Umständen. Viel Glück. Hier herein, bitte, Mr. Hallett. Guten Morgen, Mr. Hallett. Alles bereit. 50.000 Pfund in kleinen gebrauchten Scheinen, wie Sie gesagt haben. Wenn Sie nur bitte hier noch unterschreiben würden. Jetzt ist er in der Bank, Sir. Ich habe ihn kommen sehen. Schauen Sie sich seinen Wagen an. Fabelhaft, was? Der kostet mehr als meine kleine Eigentumswohnung. Und die wird erst abbezahlt sein, wenn ich 60 bin. Vermutlich kauft er sich jedes Jahr einen neuen. Kann schon sein. Haben Sie alle Nummern aufgeschrieben? Nur ungefähr ein Drittel. Warum nicht alle? Es waren alte Scheine. Keine fortlaufenden Nummern. Ich hätte noch mindestens eine Stunde gebraucht. Ah, da kommt er. Geben Sie ihm einen kurzen Vorsprung. Jetzt los. Er ist nach links abgebogen. Ja, hab's gesehen. Ach du Schreck. Auch das noch. Bisschen Tempo, Lady. Die braucht ja ewig. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Was heißt Sie glauben? Wir haben ihn verloren, verdammt nochmal. Also, direkt zum Waterloo-Bahnhof. Da ist er, an der Uhr. Dann bleiben wir hier. Hier kann er uns nicht sehen. Abfahrt Isle of Wight, 11.30 Uhr. Bahnsteig 14. Abfahrt Isle of Wight, 11.30 Uhr. Oh. Bahnsteig 14. Jetzt Ferien auf der Isle of Wight. Inspektor Nuttall? Ja. Nur zu melden, Sir. Die Aus- und Eingänge werden alle observiert. Gut, und ihr wisst, jedem, der sich an ihn heranmacht, auf den Fersen bleiben. Aber keine Festnahme. Erst wollen wir den Jungen wieder haben. Alles klar, Sir. Also, benehmt euch unauffällig. Jawohl, Sir. Unauffällig. Schauen Sie sich die Burschen dort am Ausgang C an. Da sieht man doch auf Meilen, dass das Polizisten in Zivil sind. Das sind Passagiere, Sir. Von unseren Beamten steht einer da drüben. Du meine Güte. Hat wohl seinen Konfirmanden anzuhören. Ist Herr Litt noch da? Ja. Scheint langsam ungeduldig zu werden. Ah, ein Mann geht auf ihn zu. Wo? Der Kleine in dem braunen Mantel. Ja, geht geradewegs auf ihn zu. Verzeihen Sie? Was gibt's? Sind Sie Mr. Hallett? Ja. Stimmt. Wieso? Brauner Aktenkoffer. Was wollen Sie? Ich habe eine Nachricht für Sie. Ging nämlich per Zufall gerade an der Telefonzelle neben dem Zeitungskiosk vorbei, als es da klingelte. Und neugierig wie ich bin, habe ich den Hörer abgenommen. Ein Herr war dran. Und? Was glauben Sie? Ne? Hab mich gebeten, ich möchte freundlicherweise eine Nachricht weitergeben an einen Bekannten, Mr. Hallett, der mit dem braunen Aktenkoffer vorn an der großen Uhr auf ihn wartet. Und ich habe sie auch gleich gesehen und, na? Schon gut, schon gut. Was wollen Sie mir sagen? Na? Ach so, ja. Ich soll sagen, Sie möchten sich zu der Telefonzelle vom King's Head, Sie wissen, die Kneipe an der Tottenham Corner begeben. Ja. Dort wird er Sie anrufen. Tottenham Corner. Na gut, danke. War ein glücklicher Zufall, was? Weil ich gerade vorbeikam. Ich meine, ich hab's eben klingeln hören und... Na, schon abgedampft. Hallett geht zu seinem Wagen, hat aber immer noch seinen Aktenkoffer in der Hand. Mir scheint, der Kerl war nur ein Zwischenträger. Aber dem sollen die anderen auf der Pelle bleiben. Wir zwei Dalton fahren Hallett nach. Und verlieren ihn diesmal nicht. Auch wenn noch so viele alte Damen über die Straße wollen. King's Head. Richtig. Aber wo ist hier eine Telefonzelle? Ah ja. Ja? Ich habe Ihnen doch gesagt, keine Polizei. Daran habe ich mich auch gehalten. Sie wollen Ihren Sohn wohl lieber tot als lebendig wiedersehen. Nein, ich will ihn lebendig zurück. Das Geld habe ich bei mir. Sie sind verfolgt worden. Von zwei Männern in einem grauen Morris. Davon weiß ich nichts. Ich schwöre. Sehen Sie zu, dass Sie sie loswerden. Sie stehen an der ersten Parkuhr, vor der Kreuzung. Schicken Sie sie zum Teufel. Und kommen Sie dann wieder hierher zurück. Das ist die letzte Chance für Ihren Sohn. Jeder Bürger hat die Pflicht, mit der Polizei zu kooperieren. Ganz gleich, auf wie viel Geld er sitzt. Also, ich kann ihn schon verstehen, Sir. Na, hören Sie, kanzelt uns ab wie Schulbuben, die man beim Rauchen ertappt hat. Na, jetzt wird's doppelt schwer für uns, die Sache in den Griff zu bekommen. Ist Ihnen das klar? Er will eben den Jungen wieder haben, unversehrt. Ja, oh ja. Und wenn er ihn wieder hat, wissen Sie, was dann passiert? Ich sag's Ihnen. Dann kommt er bei uns angelaufen und will seine 50.000 Pfund zurück. Ich kenne die Typen. Was ist denn? Der Kommissar möchte Sie sprechen, Sir. Sehen Sie, Dalton, wahrscheinlich hat Hallett sich bereits beschwert. Na, wenn schon. Bin gleich wieder da, Sir. So, heute unser Inspektor, was? Ach, war ein lausiger Vormittag. Seit 10 fahren wir hinter diesem Hallett her. Und im entscheidenden Moment kriegt ihr Spitz und schickt uns weg. Dem Inspektor ist ganz schön der Kragen geplatzt. Ob ich mir inzwischen was aus der Kante... Oh. Kaum, da ist er schon wieder. Das ging aber schnell. Sie haben die Leiche eines kleinen Jungen im Marshley-Park gefunden. Oh nein. Klingt, als sei es unsere. Kommen Sie. Es tut mir aufrichtig leid, Sir. Nein, nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ich hab's gewusst. Sie haben ihn auf dem Gewissen. Sie. Er hat gesagt, er bringt Mark um, wenn die Polizei hineingezogen wird. Sie haben meinen Sohn umgebracht. Ich werde Sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Nein, Sie haben meinen Sohn umgebracht. Hören Sie es auf. Es hat nichts mit uns zu tun, Sir. Ihr Sohn ist schon seit letzter Nacht tot. Er war schon tot, als der Kidnapper Sie zum ersten Mal angerufen hat. Er konnte Ihnen gar nicht lebend zurückgebracht werden. Wie ist er umgekommen? Das wissen wir noch nicht, Sir. Wir warten noch auf den Obduktionsbericht. Oh, David. Oh, David. Oh. Ja. Ja, dann kommen Sie besser rein. Sind Sie in der Lage, uns einige Fragen zu beantworten? Ja, bitte, wenn ich helfen kann. Was ist heute Vormittag, nachdem Sie uns weggeschickt haben, passiert? Nun, ich war erstmal wahnsinnig wütend auf Sie. Ja, und als ich wieder zu der Zelle kam, klingelte auch prompt das Telefon. Und der Mann sagte, Sie haben Sie also weggeschickt. Und ich sagte, ja. Und dann gab er die Anweisung, ich solle noch 5 Kilometer weiter stadtauswärts fahren, bis zu einer Brücke. Dort den Aktenkoffer aus dem Wagen werfen und anschließend zu Hause auf einen Anruf warten, wo ich Mark abholen kann. Und Sie haben alles befolgt? Genauestens. Haben Sie jemanden gesehen, der den Koffer an sich genommen hat? Nein, ich bin weitergefahren. Waren andere Wagen in der Gegend? Ich habe keine gesehen. Ich bin geradewegs nach Hause gefahren. Mr. Hallett, Sie haben gesagt, der Anruf sei prompt, nachdem Sie wieder bei der Telefonzelle waren, gekommen. Ja, richtig. Glauben Sie, der Mann konnte Sie von da aus, wo er telefonierte, beobachten? Wenn ich mir das überlege, wohl möglich. Und seine ersten Worte waren, also Sie haben Sie weggeschickt? Ja. Tatsache ist, wir standen gegenüber auf der anderen Seite der Kreuzung. Aber auch uns scheint er gesehen zu haben. Sie haben den Stadtplan bei sich, Dalton. Schauen wir es uns mal an. Also, King's Head ist... Hier. Ja. Und wir standen etwa hier. Noch ein Stück weiter zurück, Sir. Und nach der Seite steigt die Straße leicht an. Was heißt, er muss sich irgendwo hier aufgehalten haben, wenn er gleichzeitig die Telefonzelle und uns im Blickfeld hatte? Blödsinnige Dinger. Lassen sich nie wieder richtig zusammenlegen. Ich mach das schon, Sir. Also sowas schafft mich. Dalton, Sie fahren jetzt besser noch einmal zur Tettenham Corner und sehen sich dort um. Aber setzen Sie erst Mr. Helen und mich bei der Gerichtsmedizin ab. Wegen der Identifizierung, Sir. Jetzt gleich? Je eher, desto besser. Meine beiden Kinder. Mr. Hallett? Ja, das ist mein Sohn. Okay. Vier Jahre. Ich lasse Sie zurückbringen, Sir. Constable. Sir. Fahren Sie Mr. Hallett nach Hause. Ja, Sir. Bitte, Mr. Hallett. Ist er der Vater? Ja. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen mit Kindern sowas tun können. Ist Dr. Fuller da? In seinem Büro, Inspektor. Danke. Herein, wenn es kein Polizist ist. Ach, Inspektor, was verschafft mir die Ehre? Sie haben die Obduktion an dem kleinen Jungen vorgenommen. Alles fertig. Der Bericht wird gerade getippt. Und? Erstickt. Was ist Verdammt. Los? Der Verschluss meiner Thermosflasche geht wieder mal nicht auf. Jetzt. Ich bin gern bereit, meine geliebte zweite Tasse an Sie abzutreten, wenn Sie Tee möchten. Danke, nein. In dieser Umgebung vergeht mir die Lust am Essen und Trinken. Erstickt, sagen Sie? Mit einem Kissen vermutlich, das ihm aufs Gesicht gedrückt worden ist. Er hat sich wohl etwas gewehrt. Dafür sprechen ein paar blaue Flecken an seinem Nacken, da, wo er festgehalten wurde. Also unmöglich ein Unfall. Bei dem er am Hals festgehalten wurde? Ausgeschlossen. Das war Mord, Inspektor. Glauben Sie, er ist im Bett umgebracht worden? Wenn, dann nicht im Liegen. Die Tatsache, dass er am Hals festgehalten wurde, lässt darauf schließen, dass er saß. Todeszeit? Die ist ziemlich genau zu bestimmen. Ich habe den Mageninhalt geprüft. Geben Sie mir die Schale dort herüber, bitte. Was ist da drin? Zucker, mein Lieber. Zucker für meinen Tee. Danke. Seine letzte Mahlzeit hat er 20 bis 30 Minuten vor Eintritt des Todes zu sich genommen. Ein weiches Ei, Brot, Milch. Lassen Sie sich von der Mutter sagen, wann er gegessen hat und rechnen Sie 30 Minuten dazu. Meinem Befund nach wurde er etwa 8 Uhr gestern Abend umgebracht. Oh nein. Was heißt oh nein? Es muss später gewesen sein. Die Mutter hat nachts um 1 in seinem Zimmer ein Geräusch gehört. Da war er bereits 5 Stunden tot, mein Freund. Ich kann gern meine Resultate noch einmal überprüfen, aber Sie wissen, dass ich bekannt bin für meine Unfehlbarkeit. Finden Sie jedenfalls heraus, um wie viel Uhr genau und was er zu Abend gegessen hat. Sie werden sehen, ich habe recht. So. Das war ein köstliches kleines Mahl. Wenn Sie nicht noch weitere Angaben von mir brauchen, Inspektor... Danke, das war's. Fürs Erste. Sie schicken mir den Bericht. Mit Autogramm. Falls Sergeant Dalton auftaucht, ich bin bei der Spurensicherung. Spurensicherung? Warum nicht? Inspektor, ich habe eben in der Gerichtsmedizin angerufen, aber Sie waren leider schon weg. Ach, ich halte mich ungern länger als nötig in dem Mausoleum auf. Aber Sie schauen zufrieden rein. Ich weiß jetzt, von wo aus der Kidnapper telefoniert hat. Nämlich? Weil da oben in der Bewusstenstraße gibt es noch eine Telefonzelle. Da, wo ich ihn vermutet habe? Genau da. Dann erwähnen Sie mich aber in Ihrem Bericht, ja? Vielleicht tut's der verbreiteten Ansicht, dass ich alt und nutzlos bin, einigen Abbruch. Aber ich bitte Sie, Sir. Sind Sie auch sicher, dass Sie die richtige Zelle gefunden haben? Absolut. Okay. Aber, ne? Sie haben doch noch was in petto. Das hier, Sir. Hellgraues Fensterkuvert. Kommt mir bekannt vor. Richtig vom Finanzamt. Mhm. Na, aber nichts drin. Was sollen wir damit? Schauen Sie sich die Rückseite an, Sir. Eine Nummer. 42387. Die Nummer 42387 hat der Apparat in der Telefonzelle vor dem Kingset. Der Kidnapper hat sie sich aufgeschrieben, um Helle dort anzurufen. Wo haben Sie den Umschlag gefunden? Zwischen den Telefonbüchern in der anderen Zelle. Wenn ich nicht fürchten müsste, dass Ihnen Lob zu Kopf steigt, würde ich sagen, verdammt gute Arbeit, Dalton. Haben Sie den Umschlag auf Fingerabdrücke untersuchen lassen? Ja, Fehlanzeige. Na schön. Man darf nicht zu viel erwarten. Wenigstens wissen wir jetzt, dass der Mörder Steuern zahlt. So. Ja. Poststempel vom 26. vorigen Monats. Ob das Finanzamt uns eine Liste der Leute geben könnte, die unter diesem Datum angeschrieben worden sind? Das wäre immerhin ein Anfang. Es dürfte ja wohl kaum auch noch jemandem heute Morgen ein passender Wagen in der Gegend aufgefallen sein. Doch, Sir. Na sagen Sie bloß, wir haben eine Glückssträhne. Zwei Anwohner haben ganz in der Nähe der fraglichen Telefonzelle einen auffallenden weißen Sportwagen gesehen. Kennzeichen, Motornummer? Sie sind unersättlich, Sir. Bin ich, ja. Aber jetzt erst zur Spurensicherung. Hier sind seine Sachen, Inspektor. Pyjama-Jacke, Pyjama-Hose, Unterhemd. Und? Alles muss frisch gewaschen und gebügelt gewesen sein gestern Abend, was uns sehr geholfen hat. Wir konnten einige interessante, wie soll ich sagen, Fundstücke sicherstellen. Zum Beispiel? Das hier. Sieht aus wie lange graue Haare. Richtig. Von einer Katze. Die Helles haben eine Katze, Sir. Eine graue? Ja, leider. Ja, dann dürften Sie als Beweismittel wohl ausscheiden. Was ist das? Das sind rote Fasern. Wolle, reine Wolle. Strickwolle. Strickwolle mit Sicherheit nicht. Sie könnten nach meiner Einschätzung von einem Teppichboden stammen. Das Zimmer des Jungen war neu ausgelegt mit einem roten Teppichboden. Ja, ja, so rot wie diese Fasern, wenn ich mich recht erinnere, Jordan. Nehmen Sie mir nicht allen Wind aus den Segeln, Inspektor. Ja, was kann ich Ihnen sonst bieten? Ja, ein, zwei menschliche Haare, die stammen von dem Jungen selbst. Aber das Beste kommt noch. Halt mir mal die Daumen. Diese Fasern hier haben wir an seinem Pyjama, an seinen Haaren, seinen Augenbrauen und an seinem Mund gefunden. Es sind Fasern von einer Autodecke. Das könnte was sein. Bitte sehr. Meine Annahme ist, dass der Täter den Körper in eine Decke eingewickelt und dann abtransportiert hat. Ich kann die Farben nicht genau ausmachen. Die Fasern sind blau und grau. Wir glauben, die Decke ist blau-grau kariert. Lassen Sie anhand dieser Angaben Nachforschungen in den einschlägigen Geschäften anstellen. Die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Dalton. Okay, Sir. Ist die Decke alt oder neu? Was meinen Sie? Ja, dazu kann ich nur sagen, dass sie noch nie gewaschen oder gereinigt worden ist. Und Flecken von Motoröl aufweisen dürfte. Das wär's dann wohl, oder? Wir haben unser Möglichstes getan. Ja, ich weiß, Jordan, vielen Dank. Sie werden mir noch einen Ihrer unleserlichen Berichte schicken, nehme ich an. Der sollte bereits auf Ihrem Schreibtisch liegen. Gut. Also, Sergeant, veranlassen Sie das Nötige wegen der Decke. Und dann fahren Sie zum Finanzamt. Ja. Sehen Sie zu, dass Sie eine Liste mit allen Adressen bekommen, an die am 26. letzten Monats Briefe hinausgegangen sind. Kommen Sie nicht mit, Sir? Nein. Ich muss mich noch mal mit Mrs. Hallett unterhalten. Kommen Sie herein, Inspektor. Mein Mann ist aber nicht da. Ich komme zu Ihnen, Mrs. Hallett. Hier entlang, bitte. Danke. Möchten Sie nicht Ihren Mantel ausziehen? Nein, danke. Ich bin etwas in Eile. Wie geht es Ihnen, Mrs. Hallett? Wissen Sie, mir ist, als wäre das alles gar nicht passiert, als käme man gleich hier zur Tür reingerannt. Verzeihen Sie, Inspektor. Aber ich bitte Sie, Mrs. Hallett. Ich wollte nur, ich könnte etwas für Sie tun, statt Fragen stellen zu müssen. Nein, nein. Stellen Sie Ihre Fragen. Bitte. Sie kommen Ihnen wahrscheinlich sinnlos vor. Aber im Zuge unserer Ermittlungen spielen Sie absolut eine Rolle. Sie haben Mark, bevor Sie ihn zu Bett brachten, sein Abendessen gegeben. Ja. Um wie viel Uhr war das? Sein Abendessen? Um ungefähr 7:15. Könnten Sie es noch genauer sagen? Warten Sie, er hat ein weiches Ei gegessen? Ja, daran erinnere ich mich. Und ich habe, als ich es ins kochende Wasser legte, auf die Uhr gesehen. Da war es genau 7:50. Also muss es 7:15 gewesen sein. Hat er gleich gegessen? Ja, aber warum wollen Sie das wissen? Glauben Sie mir, Mrs. Hallett, Sie helfen mir außerordentlich. Sie haben uns bereits erzählt, dass Sie ihn 7:45 zu Bett brachten. Ja. Und als Sie 8:30 nachsehen wollten, ob er schläft, hat er fest geschlafen. Oh ja, fest. Sind Sie gestern Abend aus irgendeinem Grund irgendwann noch weggegangen? Wie denn? Dann wäre Mark doch allein gewesen. Mit anderen Worten, Sie waren die ganze Zeit über im Haus. Ja. Wenn Sie den Jungen nun doch kurz allein gelassen hätten, hätten Sie sich ja nie vorgestellt, dass etwas so Entsetzliches während Ihrer Abwesenheit passieren würde, nicht wahr? Ist es also nicht doch so, dass Sie weggegangen sind, jemanden zu treffen? Wenn dem so war und Ihr Mann nichts davon erfahren soll, werden Sie es verständlicherweise nicht zugeben wollen. Aber verheimlichen lässt es sich nicht. Inspektor, wovon reden Sie? Noch einmal die Uhrzeiten. 7:45 haben Sie Ihren Sohn zu Bett gebracht. 8:30 haben Sie wieder nach ihm gesehen. Da schlief er fest. Kurz bevor Sie selbst zu Bett gingen, 10:00, waren Sie zum zweiten Mal bei ihm. Immer noch schlief er fest. 1:00 nachts hörten Sie in seinem Zimmer ein Geräusch. Als Sie zu ihm gingen, war sein Bett leer. Ja. Und das Haus haben Sie keine Minute verlassen. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ich habe es Ihnen gesagt. Mrs. Hallett, Ihr Sohn war nach den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung bereits 8:00 tot. 9:30 schon seit einer halben Stunde. 10:00 seit 2 Stunden. Bleiben Sie trotzdem bei Ihrer Geschichte. Ja, ja, ja, ja, ja. Mrs. Hallett, beruhigen Sie sich. Was ist denn hier los? Tut mir leid, Sir. Ich fürchte, Ihre Frau hat sich über einige meiner Fragen aufgeregt. Soll ich dir ein Beruhigungsmittel geben, Claire? Nein, nein, es geht schon. Ja, ich glaube, Sie verlassen uns jetzt besser, Inspektor. Tut mir aufrichtig leid, Mrs. Hallett. Guten Abend, Inspektor. Welcher Trottel hat denn da seinen Wagen mitten vor die Einfahrt zu unserem Parkplatz gestellt? Keine Ahnung, Sir. Suchen Sie ihn und lassen Sie das verdammte Ding aus dem Weg räumen. Man kommt ja weder raus noch rein. Jawohl, Sir. Haben Sie Dalton gesehen? Er ist in Ihrem Büro, Inspektor. Och, da wird er die Verbrecher reihenweise zur Strecke bringen. Was? Jawohl, Sir. Hey, Dalton. Pack die Chips weg. Der Inspektor ist im Anmarsch. In himmlischer Laune. Guten Abend, Sir. Schauen Sie sich meinen Schreibtisch an. Da liegt Arbeit für einen Monat. Und keiner nimmt einem was ab. Keiner. Ist was schiefgelaufen, Sir? Ich war bei Mrs. Hallett. Ah. Sie schwört Stein und Bein, dass der Junge Stunden später, als unsere Experten ihn bereits für tot und begraben erklären, noch gesund und am Leben war. Was? Wie soll man das dem Untersuchungsrichter verkaufen? Seine vertrackte Geschichte. Ich weiß nicht, warum sie lügt, aber... Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, schleppen Sie nicht Fisch und Chips ins Büro? Ich kann diesen Fettgestank nicht ausstehen. Tut mir leid, Sir, aber ich habe den ganzen Tag noch keinen Bissen gegessen. Ja, dann gehen Sie sonst wohin und tun, was Sie nicht lassen können. Nur bringen Sie das Zeugs nicht hierher. Wie sind Sie auf dem Finanzamt weitergekommen? Och, die Beamten waren sehr kooperativ. Ach, das hört man gern. Sie haben alle in Frage kommenden Unterlagen durchgesehen und eine Liste mit sämtlichen Adressen, an die an dem betreffenden Tag Briefe gegangen sind, zusammengestellt. Eine stolze Zahl. Mich eingeschlossen. Bestimmt. Sie behaupten nämlich, ich schulde Ihnen noch 56 Pfund von vor 3 Jahren. Sollen nur zusehen, wie Sie die kriegen. Sie werden schon. Jedenfalls sind wir dabei, alle gelisteten Namen mit der Zulassungsstelle zu checken, um zu sehen, ob jemand drunter ist, der einen weißen Sportwagen besitzt. Wer checkt? Johnson und Taylor. Uns teilen Sie doch immer die hellsten Köpfe zu. Wie? Sie sollten die beiden besser nicht allein lassen, Sergeant. Es ist ja nur für ein paar Minuten. Damit Sie sich an Fisch und Chips gütlich tun können. Na, das haben Sie ja jetzt gemacht. Also, schleunigst wieder ab mit Ihnen. Und samt dem Papierkorb, wenn ich gebeten haben darf. Das Fischpapier stinkt grauenhaft. Oh, Luft, Luft. Nehmen Sie ab. Daten? Oh, hallo, Johnny. Was? Moment mal. Johnson, Sir, Sie sind auf einen Namen gestoßen, der interessant sein könnte. Lassen Sie sich die Einzelheiten geben. Okay, Johnny, schieß los. Ja, hab's. Klingt gut. Er ist wieder da, regt sich mächtig über meine Chips auf. Weiß schon. Hier ist die Adresse, Sir. John Edward Foster, 52 Ewington Way. Und er besitzt einen weißen Lotus. Ewington Way? Ja, wenn Sie es auf dem Plan sehen wollen, Sir, hier. Ja. Schauen Sie mal. Aha. Ja. Ganz in der Nähe der Hallets. Dalton, meine Nase sagt mir, wir suchen in der richtigen Richtung. Wie viel Uhr haben wir? Kurz vor 10. Kommen Sie. Wir machen einen Besuch im Ewington Way. Wo haben Sie Ihre Chips gekauft? Bei Tony an der Ecke. Das liegt auf unserem Weg. Nummer 48. Nummer 50. Da ist es, 52. Und der weiße Lotus steht in der Einfahrt. Das ist ein schönes Auto. Wenn Sie weniger für Chips ausgeben würden, könnten Sie sich vielleicht auch einen leisten. Bleiben Sie im Wagen. Ich sehe mir diesen Mr. Foster erst mal allein an. Hallo. Ja? Mr. John Henry Foster? Ja. Kennen wir uns? Entschuldigen Sie die späte Störung, Sir. Aber ich hoffe, Sie können uns vielleicht bei unseren Nachforschungen behilflich sein. Welchen Nachforschungen? Mein Name ist Nuttall, Inspektor Nuttall, Kriminalpolizei. Oh, da haben Sie ja auch sicher einen Dienstausweis, oder wie man das nennt. Sicher? Hier, bitte. Ah, vielen Dank. Ist der echt? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sowas aussieht. Aber kommen Sie doch rein. Danke, sehr freundlich von Ihnen. So, hier rechts, bitte. Ist das Ihr Wagen da draußen, Mr. Foster? Warum? Stimmt was nicht damit? Was sollte nicht stimmen, Sir? Er ist bezahlt, wenn Sie das meinen. Ich kann Ihnen die Quittung zeigen. Da müssen Sie sich um etliche Pfund leichter fühlen, wie? Geht's um den Wagen? Nicht direkt. Was ich wissen möchte, ist, wo Sie heute von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags gewesen sind. Im Büro? Wo sonst? Ach, ich's vergesse, möchte ich mir lieber gleich Namen und Adresse der Firma notieren, bei der Sie tätig sind, Mr. Foster. Natürlich. Martin Phosphate, 64, London Wall. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mir Ihre Angaben dort bestätigen lasse. Fragen Sie Mr. Bishop, meinen Abteilungsleiter. Aber können Sie mir nicht endlich sagen, was das alles zu bedeuten hat? Leben Sie allein hier? Nein. Ach du liebe Zeit. Meine Suppe. Ich habe einen Topf Suppe auf dem Herd stehen. Kann ich schnell mal umrühren? Bitte. Wir wollen ja nicht, dass sie anbrennt. Ich mache uns gleich auf eine Tasse Tee, ja? Oh, ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Aber nicht doch. Dauert nur eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Wenn Sie inzwischen was lesen wollen, dort auf dem Tisch liegen Zeitschriften. Formel 1. Tempo, Tempo. Was? Foster! Foster! Foster! Sergeant! Ist Ihnen was passiert, Dalton? Nein, nein, Sir, ich bin schon okay. Nur nasenblutig. Bin irgendwie gegen das Lenkrad gestoßen. Steigen Sie aus. Vorsicht. Vorsicht. Sie bluten ja alles voll. Soll ich Ihnen einen Schlüssel oder sonst was Kaltes in den Kragen stecken? Ach, wo, das hört gleich wieder auf, Sir. Fahren Sie mal besser mit ins Krankenhaus. Da, eben laden Sie Foster in den Rettungswagen. Ist er verletzt? Am Kopf, er ist bewusstlos. Was glauben Sie, habe ich auf seinem Rücksitz gefunden? Die blaugraue Decke. Nein? Oh, danach müssen wir ihn noch fragen. Wäre Ihnen auch ein brauner Aktenkoffer mit Geld recht? Guten Abend, Nuttall. Sir. Nein, nein, nein, nein, bleiben Sie sitzen. Guten Abend. Ich habe es gerade gehört. Erstklassige Arbeit, absolut erstklassig. Hauptsächlich Sergeant Dalton zu verdanken. Er hat den Briefumschlag vom Finanzamt entdeckt. Teamwork, kann ich da nur sagen. Bestes Teamwork. Gratuliere. Also, Sie haben das Geld wieder aufgetrieben. Bis auf den letzten Penny. Hat dieser Bursche Foster schon ein Geständnis abgelegt? Er ist immer noch bewusstlos, aber die Ärzte meinen, dass er bald zu sich kommt. Sergeant Dalton ist bei ihm. Nachdem Sie diesen Fall so zügig abgeschlossen haben, besteht hier eine Chance, dass Sie auch endlich mit dem Papierstoß hier auf Ihrem Schreibtisch weiterkommen. Oje, das hätte letzte Woche schon rausgehen sollen. Oder? Ich weiß, Sir. Verzeihung. Nuttall. Ah, Dalton. Wie steht's? Ja, sowas habe ich befürchtet. Holen Sie sich Johnson. Er soll Sie ablösen. Was macht Ihr Nasenbluten? Gut, dann fahren wir zusammen hin. Na, Neuigkeiten? Leider haben Sie uns zu früh gratuliert, Sir. Der Fall ist noch längst nicht abgeschlossen. Ach, noch längst nicht. Sind wohl schon im Bett. Versuchen Sie es noch mal. Jetzt kommt jemand. Wer ist da? Inspektor Nuttall. Ah. Wer ist es denn? Guten Abend. Ich bin's, Nuttall und Sergeant Dalton. Es ist sehr spät, verzeihen Sie. Aber wir dachten, Sie wollen es doch lieber gleich wissen. Ja. Wir haben ihn gefunden. Den Mann, der meinen Sohn getötet hat? Ja. Claire, hast du gehört? Sie haben ihn gefunden. Bitte kommen Sie doch rein, Inspektor. Danke. Sie selbstverständlich auch, Sergeant. Danke. So. Setzen Sie sich doch. Ja. Bitte. Und Vorschriften hin, Vorschriften her. Es gibt Situationen, in denen Sie wohl auch mal einen Drink annehmen können. Schenken Sie eins, Sergeant. Sir? Nur zu. Komm, Claire, trink was mit. Es wird dir gut tun, du bist ja ganz blass. Also, Sie haben ihn, Inspektor? Er versuchte zu flüchten. Ich musste seinen Wagen rammen, um ihn aufzuhalten. Aber wir haben ihn. Und das Geld. Wer ist es? Ein Bursche namens Foster, John Henry Foster, wohnt im Jüngtenweh. Kennen Sie ihn? Nein. Noch jung. Höchstens 25. Und warum hat er es getan? Weil er Geld brauchte. Aber ich habe ihm ja das Geld gegeben. Ja. Ach, übrigens, haben Sie eine Decke in Ihrem Wagen, Sir? Eine Decke, ja. Welche Farbe? Rot. Einfarbig rot. Ja, warum? Hat das was zu bedeuten? Ich dachte, sie könnte blau-grau sein. Blau-graue Decke hatte ich früher mal, aber die haben wir, glaube ich, weggeworfen, weil sie mit Öl verschmiert war. Aha, danke. Ich hätte gern, dass Sie rasch zur Station mitkommen, Mr. Hallett, um den Aktenkoffer zu identifizieren. Also das hat doch wohl das Morgenzeit. Heute wäre mir lieber. Jetzt mitten in der Nacht? Damit alle Beweisstücke identifiziert sind und der Fall morgen früh, wie geplant, vor den Untersuchungsrichter kommen kann. Wir hätten doch alle die Formalitäten gern so schnell wie möglich hinter uns. Also gut, ich hol mir nur noch meinen Mantel. Kann ich dich allein lassen, Claire? Wäre ja nicht das erste Mal. Ich bleibe so lange bei Ihrer Frau, Mr. Hallett. Oh gut, danke. Es genügt, wenn Sie den Geldkoffer im Beisein von Sergeant Dalton identifizieren. Darf ich, Inspektor? Nein, nichts mehr. Vielen Dank. Muss ich zu der Verhandlung morgen auch kommen? Mrs. Hallett, es wird morgen keine Verhandlung geben. Nicht? Wir verschieben sie auf nächste Woche. Aber Sie haben doch eben meinen Mann... Ich habe Ihren Mann unter einem Vorwand weggeschickt, weil ich gern mit Ihnen allein sprechen möchte. Worüber? Über Ihren Sohn. Über Mark? Oh, hoffentlich wacht er nicht auf. Er schläft. Nein, Mrs. Hallett. Er ist tot. Tot? Und ich möchte, dass Sie mir erzählen, warum Sie ihn getötet haben. Also nehmen Sie es mir nicht übel, Sergeant, aber das war reine Zeitverschwendung. Entschuldigung, Sir. Wir hätten natürlich dran denken müssen, dass die Spurensicherung den Koffer über Nacht nicht einfach so rumstehen lässt. Oh, Sie haben Besuch. Jetzt noch? Ja, vor der Tür steht ein Wagen. Das ist unser Arzt. Da muss was passiert sein. Claire? Was ist? Sie sind früher zurück, als ich erwartet habe. Warum ist denn der Arzt hier? Ihrer Frau geht es, fürchte ich, nicht gut, Sir. Ach, was soll das heißen? Sie macht einen verwirrten Eindruck. Sie hat sich schon bei Ihrem letzten Besuch so aufgeregt, Inspektor. Was haben Sie mit ihr gesprochen? Dalton, berichten Sie Mr. Hallett, was Sie von Foster zu Protokoll genommen haben. Was wollen Sie denn jetzt damit? Er hat zugegeben, das Geld verlangt und bekommen zu haben, Sir. Wie hätte er es auch leugnen sollen, nachdem Sie es bei ihm gefunden haben? Er behauptet aber, mit dem Tod Ihres Sohnes nichts zu tun zu haben. Hatten Sie etwas anderes erwartet? Geben Sie mir 5 Minuten und er wird es gestehen. Oh ja, das wird er. Sergeant. Nach dem, was er zu Protokoll gegeben hat, Sir, ist er gestern spät nachts noch ein Stück spazieren gefahren. Als er im Park stoppte, um im Gebüsch seine Blase zu erleichtern, hielt nicht weit von ihm ein anderer Wagen an. Und eine Frau stieg aus. Eine Frau mit einem Bündel im Arm. Sie konnte ihn nicht sehen, aber er hat sie erkannt. Es war ihre Frau. Claire? Er beobachtete, wie sie etwas unter einem Laubhaufen vergrub. Er wartete, bis sie abgefahren war, ging aus Neugier zu der Stelle und fand die Leiche ihres Sohnes. Nein. Sein erster Gedanke war, die Polizei zu verständigen. Aber als ihm klar wurde, welche Chance das zur Lösung seiner finanziellen Probleme sein könnte, hat er Sie angerufen und Geld verlangt. Er wusste, dass Ihre Frau ihn... Er lügt. Er sagt, soweit er erkennen konnte, war es ein in eine blaugraue Autodecke eingewickeltes Bündel. Unsere Spurensicherung hat blaue und graue Fasern am Körper des Kindes und an seiner Kleidung festgestellt. Und was beweist das? Wir haben die blaugraue Decke im Wagen Ihrer Frau gefunden, Sir. Im Kofferraum. Das dürfte genug beweisen. Die finden Sie doch zu Hunderten. Genauso in anderen Autos. Sie hat es zugegeben, Sir. Was? Sie hat zugegeben, Ihren Sohn getötet zu haben. Also das glaube ich nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie ist schon seit längerer Zeit krank, Sir. Was faseln Sie denn da? Sie war noch nie auch nur einen Tag lang krank. Nicht physisch krank, Mr. Hallett, aber psychisch. Sie ist allem Anschein nach geistig gestört. Sie benimmt sich manchmal ein wenig merkwürdig. Ich muss dir ja öfter sagen, sie soll sich zusammenreißen. Ich vermute, dieser Zustand hat ein paar Monate nach dem Tod ihrer Tochter eingesetzt. Sie zu verlieren war sehr schwer für uns beide, Inspektor. Damals waren Sie liebevoll und mitfühlend. Haben sich fürsorglich um Sie gekümmert, nur nicht für lang. Damit ist sie nicht fertig geworden. Sie meinen, sie hat meinen Sohn umgebracht, weil sie mein Mitgefühl wollte? Mitgefühl, Sir? Sie hat damals geglaubt, es war Liebe. Und das soll ein Grund sein für... Inspektor? Mr. Hallett? Doktor? Ich möchte Mrs. Hallett gerne gleich mitnehmen ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist besorgniserregend. Okay. Wollen Sie mitfahren, Sir? Nein. Sie braucht sie, Mr. Hallett. Nein. Wie Sie meinen. David? Alles gut, Mrs. Hallett. Ich nehme Sie gleich in meinem Wagen mit. Ich muss ins Krankenhaus, David. Du kümmerst dich um die Kinder, nicht wahr? Und bringst sie zu mir. Ich möchte sie jeden Tag sehen. Ja? Jeden Tag. Kommen Sie, Mrs. Hallett, kommen Sie. Ich muss sie sehen. Das werde ich ihr nie verzeihen. Nie. Und das Merkwürdige ist, Sir, dass sie Ihnen die Schuld zu geben scheint. Sie hörten das Kriminalhörspiel »Der weiße Lotus« von Rodney David Wingfield, aus dem Englischen von Marianne de Barde, mit Peter Fricke als David Hallett und Rotraud Rieger, Fritz Bachschmidt, Matthias Ponier, Andreas Hannig, Jürg Löw, Gerd Mayen und vielen anderen. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1990.